ein Jahr. Städte, heute bleibt ihr zu Haus mit unseren Sorgen allein. Der Brust fällt ein Stein. Bis uns das Heimweh quält.